Als nun das Königtum in Salomos Hand gefestigt war, verschwägerte sich Salomo mit dem Pharao, dem Könige von Ägypten. Und er nahm die Tochter des Pharao und brachte sie in die Stadt Davids, bis er den Bau seines Palastes und des Tempels Jahwes und der Mauer rings um Jerusalem vollendet hatte. Nur opferte das Volk noch auf den Höhen, denn bis zu dieser Zeit war dem Namen Jahwes noch kein Wohnsitz gebaut. Salomo aber hatte Jahwe lieb, so dass er in den Satzungen seines Vaters David wandelte, nur opferte und räucherte er noch auf den Höhen. Und der König begab sich nach Gibeon, um da selbst zu opfern, denn das war die vornehmste Höhe. 1000 Brandopfer brachte Salomo auf selbigem Altare dar. Zu Gibeon erschien Jahwe dem Salomo des Nachts im Traume. Und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Da antwortete Salomo, du hast deinem Knechte, meinem Vater David, große Huld erwiesen, wie er denn in Treue und Frömmigkeit und aufrichtiger Gesinnung gegen dich vor deinem Angesichte gewandelt hat, und du hast ihm diese große Huld bewahrt und ihm einen Sohn verliehen, der auf seinem Throne sitzt, wie es jetzt der Fall ist. Nun denn, Jahwe, mein Gott, du hast deinem Knecht an meines Vaters David statt zum Könige gemacht. Ich aber bin ein junger Mensch und weiß nicht aus, noch ein. Und dein Knecht ist inmitten deines Volks, das du erwählt hast, eines so großen Volks, dass es vor Menge nicht zu zählen, noch zu berechnen ist. So wollest du denn deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, dass er dein Volk regieren möge und zu unterscheiden wisse zwischen Gut und Böse. Denn wer vermöchte sonst dieses dein mächtiges Volk zu regieren? Das gefiel dem Herrn wohl, dass Salomo solches erbat. Und Gott sprach zu ihm, weil du darum gebeten und dir nicht langes Leben oder Reichtum oder auch den Tod deiner Feinde erbeten hast, sondern um Verstand gebeten hast, um aufrecht zu hören, so will ich deine Bitte erfüllen, ich will dir ein weises und verständiges Herz geben, das deinesgleichen weder vor dir gewesen sein, noch nach dir erstehen soll. Aber auch das, worum du nicht gebeten hast, will ich dir verleihen, sowohl Reichtum als Ehre, dass deinesgleichen keiner sein soll unter den Königen all, dein Leben lang. Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, dass du meine Satzungen und Gebote beobachtest, wie dein Vater David gewandelt hat, so will ich dir auch ein langes Leben verleihen. Als aber Salomo erwachte, war es ein Traum gewesen. Als er nun nach Jerusalem gelangt war, trat er vor die Lade mit dem Gesetze Jahwes, opferte Brandopfer und brachte Heilsopfer dar, darauf ließ er für alle seine Diener ein Mahl bereiten. Damals kamen zwei Huren zum König und traten vor ihn. Und das eine Weib sprach, bitte, mein Herr, ich und dieses Weib da wohnen in einem und denselben Hause, und ich gebar in ihrem Beisein in dem Hause. Am dritten Tag aber, nachdem ich geboren hatte, gebar auch dieses Weib, und wir waren beieinander, ohne dass jemand Fremdes mit uns im Hause war, nur wir beide waren im Hause. Da starb der Sohn dieses Weibes in der Nacht, denn sie hatte ihn im Schlaf erdrückt. Sie aber stand mitten in der Nacht auf, nahm meinen Sohn von meiner Seite, während deine Magd schlief, und legte ihn an ihren Busen, ihren toten Sohn aber legte sie an meinen Busen. Als ich nun des Morgens aufstand, meinen Sohn zu säugen, fand sich, dass er tot war. Als ich ihn aber am Morgen genau betrachtete, fand sich, dass es nicht mein Sohn war, den ich geboren hatte. Das andere Weib aber sprach, nein, sondern mein Sohn ist der Lebendige, und dein Sohn ist der Tote. Und jene behauptete, nein, sondern dein Sohn ist der Tote, und mein Sohn ist der Lebendige. Also stritten sie vor dem Könige. Da sprach der König, diese behauptet, der da ist mein Sohn, der Lebendige, und dein Sohn ist der Tote. Und jene behauptet, nein, sondern dein Sohn ist der Tote, und mein Sohn ist der Lebendige. Darauf gebot der König, holt mir ein Schwert. Als man aber das Schwert vor den König gebracht hatte, gebot der König, zerschneidet den lebendigen Knaben in zwei Teile und gebt dieser die Hälfte und jener die Hälfte. Da sprach das Weib, dessen Sohn der Lebendige war, zum Könige, denn die Liebe zu ihrem Sohne regte sich heftig in ihr, sie sprach, bitte, mein Herr, gebt ihr das lebendige Kind und tötet es ja nicht. Jene aber rief, es soll weder mir noch dir gehören, schneidet durch. Da entschied der König, die, welche bat, gebt ihr das lebendige Kind und tötet es ja nicht. Die ist seine Mutter. Als nun ganz Israel von dem Urteile vernahm, das der König gefällt hatte, wurden sie von Verehrung für den König erfüllt, denn sie erkannten, dass göttliche Weisheit in ihm war, Gerechtigkeit zu üben,